was kommt danach? Rohstoffe und Glaubenskriege, Geheimdienste und Terroristen, was kommt danach? Was kommt danach? Was ist hier los? Was geht hier ab? Warum spielen wir da alle mit? Ein paar Tausend gegen alle, das letzte Spiel beginnt. Wo bleibt der Aufstand der Millionen? Widerstand, Widerstand! Zieht die Maske vom Gesicht, die Menschheit schafft den Jagd. Fake News und Journalismus, Genderwahnsinn, ein Parteien, was kommt danach? Naturgerecht, Klimalüge, falsche Gene in den Augen, was kommt danach, was kommt danach? Was ist hier los? Was geht hier ab? Warum spielen wir da alle mit? Ein paar Tausend gegen alle, das letzte Spiel beginnt. Wo bleibt der Aufstand der Millionen? Widerstand, Widerstand! Zieht die Maske vom Gesicht, die Menschheit schafft sich ja. Alles geben auf dieser Welt. Was kommt danach? Was kommt danach? Was ist hier los? Was geht hier ab? Warum spielen wir da alle mit? Ein paar Tausend gegen alle, das letzte Spiel beginnt. Wo bleibt der Aufstand der Milliarden? Widerstand, Widerstand!